Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ethisch Fragwürdig. Ethisch Fragwürdig, der Podcast, in dem das Zeilenende sich philosophischen Themen von A wie Argument dekonstruieren bis Z wie Zeilenendes Lebenskunst beschäftigt. Mit Fragen von gesellschaftlicher Relevanz und alltagspraktischer Bedeutung. Viel Spaß! Während ich das hier aufnehme, kann ich noch nicht sagen, ob das hier irgendwie anders klingen wird, denn mir ist beim Schneiden der ersten Podcast-Folgen aufgefallen, was dem Aushilfs-Jedi schon vor längerer Zeit aufgefallen ist, dass man irgendwie meine Fs hört. Sehr komisch. Und auch mein Atmen. Außerdem habe ich es nicht so die ganze Zeit konsequent geradeaus in ein Mikrofon zu sprechen. Und deshalb probiere ich jetzt einfach mal aus, artig das Mikrofon in der gleichen Stellung zu halten und immer genau gleich da reinzusprechen. Außerdem habe ich keinen normalen Popschutz aufgezogen, sondern so eine tote Katze für Außenaufnahmen. Man weiß ja nie, ob das nicht besser klingt. Für die heutige Folge habe ich das Traumargument mitgebracht. Wir versuchen also sowas Ähnliches wie in der allerersten Folge, wo wir uns das Aber-Alkohol-Argument angeschaut haben. Das Traumargument ist mir wieder in die Finger gefallen, als angeblich der grüne Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter darüber nachgedacht hat, Familien den Traum vom Eigenheim zu verbieten. Er hat darauf hingewiesen, dass Eigenheime gewisse Probleme haben, nämlich dass sie meistens in Rudeln auftreten und damit für eine Zersiedelung der Landschaft sorgen, dass sie wenig verdichtet Flächen versiegeln, wohingegen ein Hochhaus effizienter sei, und dass sie energetische Probleme haben. Darüber könnte man inhaltlich diskutieren, was zum Teil auch geschehen ist, nämlich dass Einfamilienhäuser gerne auf hohem energetischen Niveau gebaut werden, wobei man sich da gespart hat, zu sagen, dass so ein Einfamilienhaus dann eben auch 50 Jahre lang weitestgehend unsaniert in der Gegend rumsteht. Und auf das Thema Flächenfraß ist natürlich gar nicht eingegangen. Man kann sich allerdings auch diese Debatte um Einfamilienhäuser anschauen und sehen, wie dort argumentiert wurde. Nämlich, dass, um Anton Hofreiter zu widersprechen oder besser gesagt ihn zu diskreditieren, ist das Argument angeführt worden, dass ein Einfamilienhaus nun einmal der Traum für viele junge Familien sei und man ihnen diesen Traum deshalb doch erfüllen sollte, sogar es ihnen leichter machen sollte, sich diesen Traum zu erfüllen. Eine CDU-Position war es in dem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass es ja das Baukindergeld gäbe, um diesen Traum sogar noch zu fördern. Ich habe in diesem Argument Potenzial gesehen und habe mir überlegt, was denn noch so im CDU-Wahlprogramm zum Thema Träume erfüllen stehen könnte und bin da auf zwei Personengruppen getroffen, die die CDU bislang nicht erreicht und möchte an dieser Stelle vorschlagen, dass die I Have a Dream-Partei sich auch der Träume von KifferInnen annimmt, die gerne ihr Gras legal in der Apotheke kaufen möchten, was sie bislang nicht dürfen, obwohl es ihr sehnlichster Traum ist, frei konsumieren zu dürfen und dabei gerne auch von der CDU unterstützt werden würden. Man könnte sogar darüber sprechen, ob es nicht sowas wie ein Kifferkindergeld gibt. Denn wir wissen ja alle, dass die lieben Kleinen manchmal ein bisschen nerven und dann könnte man Bezugsscheine erstellen für junge Familien. Ich meine, die Daten hat man ja, man bekommt ja auch Kindergeld für Kinder und wenn man Kindergeld bekommt, dann bekommt man zusätzlich eben noch Gutschein für 3 Gramm Gras im Monat pro Kind, um hin und wieder mal ordentlich einen durchzuziehen. Ist bestimmt allemal besser, als das Kind anzuschreien. Nachdem man sich dann die Zielgruppe der KifferInnen erschlossen hat, könnte man sich im nächsten Schritt der Zielgruppe zuwenden, die davon träumt, dass uns heute Deutschland gehört und morgen die ganze Welt. Denn wir wissen natürlich, dass es rechts von der CDU/CSU keine demokratische Partei geben darf und auch keine gibt. Wir wissen allerdings, dass es rechts von der CDU durchaus Menschen gibt, die ihre Stimme auch bei der Wahl abgeben. Und das sind leider gar nicht so wenige. Wir können also davon durchaus ausgehen, dass diese Menschen davon träumen, dass Deutschland wieder was in der Welt gilt oder die Welt gleich beherrscht. Und wir wissen, dass dieser Traum eine lange Tradition in Deutschland hat und sich dieser Traum leider bis heute nicht erfüllt hat. Und auch hier könnte die CDU einen wichtigen Beitrag dazu leisten, diesen Traum zu erfüllen. Und auch hier könnte sie mit einem Wehrkindergeld beispielsweise unterstützend tätig sein. Also da gibt es natürlich noch ganz viele andere Möglichkeiten. Da könnte man beispielsweise Wehrsportübungen im Kindergarten machen. Man könnte die Wehrpflicht wieder einführen. Man könnte die Bundeswehr wieder in Wehrmacht umbenennen. Aber für den Anfang reicht bestimmt auch ein Wehrkindergeld. Auch über einen Bezugsschein vielleicht. Dass, wenn die Kinder im wehrhaften Alter sind, so sagen wir 4 Jahre alt, dass sie einen Gutschein für ein gratis Luftgewehr und ein Training beim freundlichen Neonazi-Polizisten von nebenan erhalten. Ich denke, mit diesen Maßnahmen, wenn die CDU-CSU sich entschließen sollte, die Träume von jungen Familien, von KifferInnen und von Nazis zu erfüllen, dann kann sich auch Armin Laschet sicher sein, dass er der neue Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ist. Und das wäre natürlich auch viel einfacher, als sich Fragen zu stellen, wie diese, warum eine Familie, eine junge Familie davon träumt, ein Eigenheim zu besitzen. Es könnte nämlich vielleicht überraschenderweise auch zu der Antwort kommen, dass man den Kindern ein Leben im Grünen ermöglichen möchte, dass die Kinder sowohl im Eigenheim genug Platz haben, um zu toben, ohne andere Menschen zu stören und auch direkt vor der Haustür genügend Auslauf haben, wo die Kinder toben können. Man könnte dann zu der Erkenntnis kommen, dass sich so etwas auch in Mehrfamilienhäusern realisieren lässt, dass man beispielsweise interessante Spielplätze einplant, dass man hinreichend Grünflächen zur Verfügung hat und dass neben dem Wohngebiet keine Autobahnausfahrt und keine Schnellstraße sein muss, sondern dass eine Straßenbahnlinie vielleicht besser wäre, um den Verkehr zu reduzieren und Kindern mehr Möglichkeit geben würde zu toben. Man stelle sich einfach einmal vor, man würde statt einem anonymen Wohnblock aus grauem Beton und Schottergarten einen Wohnblock schaffen, in dem Kinder Lust haben, draußen zu toben und in dem niemand auf eine Hausordnung pocht, in der Ruhezeiten zwischen 12 und 15 Uhr vorgesehen sind. Man könnte dann kritisch fragen, ob man tatsächlich so viele Einfamilienhäuser braucht. Und man könnte kritisch die Frage stellen, ob sie tatsächlich eine privilegierte Wohnform sind oder eine unterprivilegierte und könnte das bei der Flächenplanung berücksichtigen. Aber es ist natürlich einfacher zu sagen, jemand hat einen Wunsch, und diesen Wunsch muss man erfüllen, egal wie bescheuert er ist, um damit billig ein valides Argument oder einen validen Diskussionsbeitrag abzuwürgen. Aber da es ja offenbar die Zeit ist, in der das Wünschen wieder hilft, habe ich auch einen Wunsch, liebe CDU/CSU. Ich wünsche mir bis zur Bundestagswahl von euch nur noch saubere Argumente und die Abschaffung des Kapitalismus. Macht's gut, euer Zeilenende. Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann hinterlasse mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder anderen Podcast-Bewertungsportalen. Damit hilfst du nicht nur mir, du hilfst auch anderen Leuten, die sich für solche Podcasts interessieren, diesen Podcast besser zu finden. Natürlich darfst du diesen Podcast auch gerne deinen Freunden, Bekannten oder Feinden empfehlen. Wenn du Fragen, Anmerkungen, Kommentare, Themenvorschläge oder Kritik hast, dann darfst du mich gerne kontaktieren. Du erreichst mich per Mail unter zeilenende@ethisch-fragwürdig.de, fragwürdig mit UE, auf der Facebook-Seite ethisch fragwürdig, über Twitter unter dem Handle @zeilenende oder ganz altmodisch auf www.ethisch-fragwürdig.de, fragwürdig mit UE. Dort kannst du mir gerne einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Ich freue mich, von dir zu hören und sag bis bald, dein Zeilenende.